Ich, Nebukadnezar, wohnte sorglos in meinem Hause und glücklich in meinem Palaste. Da hatte ich einen Traum, der erschreckte mich, und die Gedanken, von denen ich auf meinem Lager verfolgt wurde, und die Gesichter meines Hauptes machten mich bestürzt. Ich ließ daher Befehl ergehen, dass man alle Weisen Babels vor mich führe, damit sie mir sagten, was der Traum bedeute. Da kamen die Zauberer, Wahrsager, Chaldäer und Sterndeuter, und ich trug ihnen den Traum vor, aber was er bedeutete, konnten sie mir nicht sagen. Zuletzt aber erschien vor mir Daniel, der nach dem Namen meines Gottes den Namen Belsasar trägt und von heiligem göttlichem Geist erfüllt ist, und ich trug ihm den Traum vor, Belsasar, du Oberster der Zauberer, der du, wie ich weiß, von heiligem göttlichem Geist erfüllt bist, und dem kein Geheimnis zu schwierig ist, vernimm, was ich im Traume gesehen habe, und sage dann, was es bedeutet. Die Gesichte meines Hauptes auf meinem Lager waren diese, ich schaute hin, da war auf einmal mitten auf der Erde ein Baum von außerordentlicher Höhe zu sehen. Der Baum ward groß und stark, sein Gipfel reichte bis an den Himmel, und sein Umfang bis an alle Enden der Erde. Sein Laubwerk war schön und seine Früchte reichlich, und Nahrung für alle befand sich an ihm, unter ihm ruhten die wilden Tiere im Schatten, und in seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels, und von ihm bezogen alle lebendigen Wesen ihre Nahrung. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager, wie auf einmal ein heiliger Wächter vom Himmel herabstieg, der rief laut und erteilte folgenden Befehl, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Früchte. Das Wild fliehe von dem Platz unter ihm hinweg, und die Vögel aus seinen Zweigen. Sein Wurzelstock jedoch soll in der Erde gelassen werden, in einer Fessel von Eisen und Erz, mitten im grünen Felde, dass er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren an den Pflanzen der Erde teilhabe. Sein Menschenherz soll ihm genommen und ihm ein Tierherz gegeben werden, und 7 Zeiten sollen über ihn dahingehen. Dieser Spruch beruht auf dem Beschlusse der Wächter, und so lautet der Befehl der Heiligen in dieser Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen Macht hat und es geben kann, wem er will, und dass er auch den Niedrigsten der Menschen zum Herrscher über dasselbe bestellen kann. Das ist das Traumgesicht, das ich, der König Nebukadnezar, hatte, du aber, Belsasar, sage mir, was es bedeutet. Alle Weisen meines Reichs vermögen mir ja die Deutung nicht kundzutun, du aber bist es imstande, da du von heiligem göttlichem Geist erfüllt bist. Darauf war Daniel, genannt Belsasar, eine Weile starr vor Entsetzen, und seine Gedanken machten ihn bestürzt. Der König aber hob an und sprach, Belsasar, lass dich durch den Traum und seine Deutung nicht erschrecken. Belsasar antwortete und sprach, O Herr, der Traum gelte denen, die dich hassen, und, was er bedeutet, deinen Feinden. Der Baum, den du sahst, der groß und stark ward, dessen Gipfel bis an den Himmel reichte und dessen Umfang bis an alle Enden der Erde, dessen Laubwerk schön, dessen Früchte reichlich waren, und an dem sich Nahrung für alle befand, unter dem die wilden Tiere weilten, und in dessen Zweigen die Vögel des Himmels nisteten, der bist du, o König, der du groß und mächtig geworden bist, du, dessen Größe immer mehr wuchs und bis an den Himmel, und dessen Macht bis an das Ende der Erde reicht. Dass aber der König sah, wie ein heiliger Wächter vom Himmel herabstieg und befahl, haut den Baum um und zerstückt ihn, seinen Wurzelstock jedoch lasst in der Erde, in einer Fessel von Eisen und Erz, dass er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren des Feldes die Nahrung teile, bis 7 Zeiten über ihn dahingegangen sind, das bedeutet, o König, und der Beschluss des Höchsten ist, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist, du wirst aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen werden und bei den Tieren des Feldes hausen, Grünfutter wie den Rindern wird dir zur Nahrung gegeben werden, und vom Tau des Himmels wirst du benetzt werden, und 7 Zeiten werden über dich dahingehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen Macht hat und es geben kann, wem er will. Der Befehl aber, den Wurzelstock des Baums zu belassen, bedeutet, dein Königtum verbleibt dir und wird dir wieder zufallen, sobald du erkennst, dass der Himmel mächtig ist. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und mache deine Sünden gut durch Frömmigkeit und deine Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, ob vielleicht deine Ruhe von Dauer sein wird. Alles dies erfüllte sich an dem König Nebukadnezar. Als sich der König einmal nach Verlauf von 12 Monaten auf dem königlichen Palaste zu Babel erging, hob er an und sprach, ja, das ist das große Babel, das ich mittelst meiner großen Macht und zur Erhöhung meines Glanzes als königliche Residenz erbaut habe. Noch war das Wort im Munde des Königs, als eine Stimme vom Himmel her ertönte: Dir, o König Nebukadnezar, wird hiermit verkündigt, das Königtum ist dir genommen, aus der menschlichen Gesellschaft wirst du ausgestoßen und bei den Tieren des Feldes sollst du hausen. Grünfutter wie den Rindern wird dir zur Nahrung gegeben, und 7 Zeiten sollen über dich dahingehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen Macht hat und es geben kann, wem er will. Sofort ging das Wort an Nebukadnezar in Erfüllung, er wurde aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen, so dass er wie die Rinder Grünfutter verzehrte, und sein Leib vom Tau des Himmels benetzt wurde, bis ihm die Haare gewachsen waren wie den Geiern die Federn und die Nägel wie den Vögeln die Krallen. Nach Verlauf der festgesetzten Zeit aber erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und kam wieder zu Verstand. Da dankte ich dem Höchsten, lobte und pries den Ewiglebenden, dessen Macht eine ewige ist und dessen Herrschaft bis auf die spätesten Geschlechter dauert. Und alle Erdenbewohner sind neben ihm wie nicht zu achten, er verfährt, wie er will, mit dem Himmelsheer und den Erdenbewohnern, und niemand ist, der ihm in den Arm fallen könnte und zu ihm sagen dürfte, was machst du? Alsbald kam ich wieder zu Verstand und zum Ruhme meines Königtums gelangte ich wieder zu meiner früheren Majestät und zu meinem früheren Glanze. Meine Minister und Großen suchten mich auf, ich wurde wieder über mein Reich gesetzt, und noch größere Macht als zuvor wurde mir verliehen. Jetzt lobe und danke ich, Nebukadnezar, und preise den König des Himmels, dessen Taten alle wahrhaftig und dessen Wege gerecht sind, und der die Hochmütig Wandelnden zu demütigen vermag.